Podcast. Mein Name ist Alex und ihr hört Shut Up and Talk. Der Name ist eigentlich Programm. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass Leute gern mal um den heißen Brei herumreden und da denke ich mir dann oft, halt doch einfach mal die Klappe oder komm zum Punkt. Das will ich eigentlich damit aussagen. Besser gesagt, komm zum Punkt, red nicht um den Brei rum, sondern sag einfach, was du sagen willst. Das Konzept des Podcasts, das ich jetzt hier machen will, möchte ich euch im Folgenden kurz erklären. Dies hier ist jetzt absichtlich die Folge 0, also sprich, die gehört eigentlich noch gar nicht richtig zum Podcast, sondern ich möchte euch eigentlich hiermit mein Konzept erstmal so ein bisschen vorstellen. Denn ich bin die eine Hälfte des Konzepts, die andere Hälfte, die seid ihr. Allein Podcasten macht einsam, deswegen brauche ich euch. Es soll in dem Podcast in jeder Folge um ein bestimmtes Thema gehen. Dieses Thema können die Zuhörer bestimmen. Dieses Thema kann mir irgendwo im Netz oder im Alltag begegnen oder mein Gesprächspartner, da komme ich gleich noch dazu, kann dieses Thema mitbringen und sagen, da möchte ich gerne mal mit dir drüber reden. Und da sind wir dann schon mal bei des Pudels Kern. Ich brauche einen Gesprächspartner. Sonst funktioniert das Konzept, das ich im Kopf habe, nicht. Das heißt, ich bin die eine Hälfte. Die andere Hälfte, da lade ich jemanden von euch gerne ein, mit mir hier eine Folge des Podcastes zu machen. Als kleines Vorbild, was ich dafür habe, ist der Podcast Themenwechsel mit Maria und Philipp, der jetzt auch erst in Anführungszeichen seit Anfang des Jahres am Start ist, mit Maria aus Berlin und mit Philipp aus Utrecht, die sich über Skype verbinden und über Themen reden. Diese haben zwei Themen in ihrem Podcast. Ich will erstmal nur eins behandeln. Ich würde gern einen von euch einladen. Ihr könnt gern per Mail mit mir Kontakt aufnehmen. Die Mailadresse, die habe ich jetzt noch nicht, deswegen die hänge ich dann ganz zum Schluss an diesen Podcast ran. Alles, was ihr braucht, ist eine ordentliche Internetverbindung. Post und Briefmarke funktioniert leider nicht mehr und ein Skype-Account wäre nicht schlecht, dass wir zwei uns unterhalten können. Wenn ihr aus dem Bereich, sag ich jetzt mal ganz grob, Nordbaden-Württemberg, Nordbayern, Südhessen seid, dann könnte man rein theoretisch sich auch mal treffen. Dann schnappe ich mir den Laptop, Mikrofon, Audio-Interface und dann können wir auch direkt ein Gespräch aufzeichnen. Vom Konzept her schließt es aber allerdings auch nicht aus, dass man sich vielleicht mit einem oder mit der anderen Gesprächspartnerin dann öfters mal trifft und dass dann vielleicht ein Duo daraus wird und man sich dann Gesprächspartner dazu nimmt. Ich möchte das Projekt einfach mal offen lassen. Grundsätzlich, ich brauche ein Gesprächsthema, logisch, und ein Partner. Ne? Und da kommt ihr ins Spiel. Ja, jetzt, was für Themen stelle ich mir vor? Ist man Technikfreak? Geht es um Intimes? Gesundheit? Kindererziehung? Das ist völlig Wurst. Es können gesellschaftliche Themen sein, die einem unter den Nägeln brennen. Ich möchte jetzt nur mal gerade das Thema, was zurzeit wieder durch alle Medien getrieben wird, Homo-Ehe. Wie steht ihr dazu? Wie stehe ich dazu? Wie steht Angela Merkel dazu? Zum Beispiel. Oder Persönliches. Ich zum Beispiel fange gerade an, Möbel zu bauen. Wäre auch ein Thema, über das man sich unterhalten kann. Dann, ganz tolles Thema ist immer Religion. Ich glaube mal, da kann man sich immer streiten. Außer man ist sich einer Meinung und geht gemeinsam zur Kommunion. Und aktuelle Themen. Wie jetzt mit der Homo-Ehe tut sie es jetzt gerade teilen, aber es kann ja auch irgendwas gerade passiert sein. Durch das, dass ich sehr viele Podcasts höre, höre ich nicht mehr so viel Radio und von daher kriege ich gar nicht mehr mit, so viel mit, was durchaus auch positiv sein kann. Oder Grenzbereiche. Was Grenzbereiche sind, damit meine ich, es gibt immer wieder Themen, wo ich sage, für mich interessant, für andere vielleicht grenzwertig, beleidigend, ein absolutes No-Go. Das sind Themen, die ich gern anschneide, weil erst dann wird es richtig interessant, wenn man diese Grenze auslotet oder ein Thema für so einen Grenzbereich, wo ich sage, da gibt's bestimmt verschiedene Meinungen, habe ich an diesen Podcast noch mit angeheftet. Das ist dann immer so das Thema, das sozusagen normalerweise am Anfang des Podcasts stehen soll, nachdem man sich vorgestellt hat, und über das man dann diskutieren kann. Vorzugsweise wäre es natürlich schön, wenn das Thema beiden Gesprächspartnern vorher bekannt wäre, damit man sich vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten kann. Da gehe ich dann vom Konzept von Maria und Philipp dann weg, weil da weiß immer nur einer das Thema. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich suche mir ein Thema raus oder ich kriege ein Thema von euch per E-Mail vorgegeben und dann sage ich irgendwas dazu. Dann habt ihr aber nur meine Meinung. Und ich möchte nicht meine Meinung weitergeben, sondern ich möchte zum Überlegen und Denken anregen. Und das muss nicht immer ganz ernst sein. Auch wenn ich was sage, seht es immer bitte mit einem Augenzwinkern. Außer ich werde wirklich todernst und dann sage ich es auch. Aber normalerweise bin ich ein fröhlicher Mensch und sehe alles immer mit einem Augenzwinkern. Und von daher, jetzt schweife ich wieder ab. Aber ich möchte ganz einfach sagen, ich möchte mit euch reden und nicht euch irgendwie was aufdoktrieren oder sagen, mein Weg ist der richtige, weil ich habe auch schon oft in die Scheiße gegriffen und von daher bin ich dann auch nicht unfehlbar. Und allein könnte ich es machen, ich will es aber nicht machen. Es gibt viele Sachen im Leben, die machen alleine vielleicht Spaß, aber zu zweit machen sie einfach mehr Spaß. Zum Thema Technik möchte ich jetzt einfach noch ein bisschen was sagen. Ich möchte den Podcast mit der Nummer 0 dazu einfach nutzen. Im Moment benutze ich noch einen Rechner auf Windows 7 Basis. Wenn ich mal ein bisschen Kohle zusammen habe, dann soll das ein MacBook werden. Aber im Moment funktioniert es einfach nicht. Aufnehmen tue ich mit Sonar XE LA. Das war eine Lite-Version, die bei meinem Audio-Interface dabei war. Und abmischen tue ich mit Ableton Live 9. Ist wohl eine etwas kostenintensive Softwarelösung, die habe ich aber hier liegen, da ich auch privat gern mit Musik zu tun habe und dann nutze ich die einfach. Dann haben wir schon angesprochen gehabt das Soundinterface. Als Mikrofon habe ich ein Q7 Samsung. Das hängt am Roland Quad Capture und ist ein ganz nettes Teil. Da hängt jetzt zum einen das Mikrofon dran und zum anderen meine E-Gitarre und wie gesagt, ich nutze es halt nicht nur für Podcasts, ist aber von den Abmessungen her total schön, weil, wie gesagt, wenn man sich mal irgendwo treffen sollte für eine Aufnahme, das packe ich in meine Handtasche ein und gut ist. Was mein Gesprächspartner an Technik haben sollte, habe ich eigentlich vorhin schon mal kurz angesprochen. Also es wäre gut ein PC oder ein Mac und einen Skype-Account. Ein funktionierendes Mikrofon wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also bitte nicht ein Laptop-Mikrofon, was man neben der Webcam verbaut hat. Das langt leider nicht aus für eine gescheite Gesprächsqualität. Es sollte zumindest ein Game-Headset oder irgendwie sowas sein, damit es funktioniert. Dann möchte ich noch ein kleines bisschen Werbung machen für andere Podcasts. Ich bin zum Medium des Podcasts gekommen vor circa einem Dreivierteljahr. Als ich in Langeweile auf meinem iPhone rumgedrückt habe und bin dann über zwei Physiker gestolpert, die einen Wissenschaftspodcast machen und über alle wissenschaftlichen Themen, die sie so lesen oder über die sie stolpern, berichten. Was nicht immer ganz unkomisch ist, weil wenn zwei Physiker zum Beispiel über Biologie reden, da haben sie genauso viel Ahnung davon wie wir. Normalsterblichen, sage ich jetzt mal. Und von daher ist es durchaus recht witzig und ich habe mir dann auch die Folgen der vergangenen zwei Jahre innerhalb weniger Wochen durchgehört. Und dieser Podcast heißt Methodisch Inkorrekt, ist nur wärmstens zu empfehlen, wenn man sich nur ansatzweise für das Thema Wissenschaft interessiert. Es ist recht nerdig, ich stehe aber total drauf. Als ich dann da fertig gehört habe, stand ich auf einer einsamen Landstraße. Es war dunkel, es war Nacht, es hat gestürmt, es war nass. Mein methodisch inkorrekt Fundus war aufgebraucht und dann habe ich auch wieder wild gestikulierend im Auto sitzend auf meinem iPhone rumgedrückt und habe ein Gesicht gesehen auf einer Zeitung, die wiederum das Icon eines Podcasts war. Und dieses Gesicht war das von Maria. Und so bin ich zum Podcast Themenwechsel gekommen, in dem Philipp Jordan, Künstler seines Zeichens aus Utrecht, und Maria behandeln zwei Themen. Jeder bringt ein Thema mit in den Podcast. Der jeweils andere weiß nichts von diesem Thema. Und da wird ganz stringent jeweils eine halbe Stunde über dieses Thema geredet. Und zum Schluss gibt es noch einen kurzen, also sprich jemand, der noch ein Thema mit einbringt, das beide nicht kennen, das zum Schluss nochmal kurz behandelt wird. Auch ein sehr nettes Konzept, was mich ja, wie schon gesagt, zu diesem Podcast so ein bisschen animiert hat. Leider gab es da noch nicht so viele Folgen. Ich glaube, im Moment gibt es vom Themenwechsel 8 Folgen, die ich alle gehört habe. Ich habe auch mal an Maria geschrieben. Maria hat auch wieder nett geantwortet. Mit Philipp habe ich auch schon ein bisschen hin und her über Facebook geschrieben. Aber gerade bei Philipp ist ganz einfach, ich möchte nicht wissen, wie viele tausend Mails der jedes Mal kriegt, weil Philipp hat insgesamt, glaube ich, im Moment 4 Podcasts. Da wären wir nämlich dann schon beim nächsten, bei meinem absoluten Lieblingspodcast. Aber ich sag gleich, bitte hört euch den nur an, wenn ihr starke Nerven habt und eure Schamgrenze ziemlich weit oben liegt. Das ist der Happy Day Podcast mit auch Philipp Jordan und Roman Richter, meinem Lieblingsösterreicher, dem ich hier auch nochmal zur Geburt seiner Tochter ganz lieb gratulieren möchte. Und da gibt es mittlerweile irgendwas um die 60 Folgen. Ich bin mir jetzt im Moment gerade gar nicht ganz sicher. Ich möchte jetzt auch nicht auf dem PC rumdrücken. Aber auf jeden Fall, da hat man dann erstmal ein bisschen was zu hören. Und das Einzige, was ich beim Happy Day Podcast nicht mag, ist, oder das Einzige, was so vielleicht ein bisschen störend beim Happy Day Podcast ist, ist, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt und die Kopfhörer oder die Stöpsel in den Ohren hat, und man auf einmal beim Joggen, in der U-Bahn, im Auto oder im Bad oder wenn man auf dem Loco sitzt, auf einmal schallend das Lachen anfängt. Damit müsst ihr euch einfach dann im Klaren sein, dass euch verschiedene Leute doof anschauen, aber wenn du da drüber stehen kannst, dann ist auch Happy Day Podcast was für euch. Was ich auch noch sehr gern höre, was ich im Moment angefangen habe, weil ich mich das Thema selber auch betrifft, ist Fat Boys Run, auch mit Philipp Jordan. Da geht es um das Joggen und ist für mich eigentlich ein sehr tolles Thema, weil ich da auch ein bisschen drauf achten möchte und vor 2 Jahren auch mit dem Joggen angefangen habe. Und Philipp ist da so ein bisschen mein Vorbild, weil der hat sich da auch durchgequält und ich bin auch so eine Quälsau. Also von daher ist es gar nicht schlecht. Ihr merkt, ich bin da, was Podcasts angeht, im Moment etwas Philipp Jordan-lastig, was aber einfach daran liegt, dass Philipp einfach geniale Podcasts macht. Man merkt ganz einfach, Philipp ist ein Künstler. Philipp hat Musik gemacht. Philipp ist Maler, ist bildender Künstler und mit Podcasts hat es einfach raus. Ne? Also Philipp, wenn du jemals irgendwas hier hören solltest, großes Lob. Naja, vielleicht haben wir ja auch heute Abend mal ganz kurz das Vergnügen, denn heute Abend, wir schreiben den 30.05.2015, hat Philipp eine Ausstellung in Heilbronn im Komplex 23. Das wird leider dir, Philipp, jetzt nichts mehr helfen, wenn ich das hier sage, weil wenn das hier online geht, ist das schon lang vorbei. Aber ich will damit sagen, Podcast ist ein Medium zum Anfassen und genau da kriegen wir wieder den Bogen zu euch. Wenn ihr auch gerne Podcasts hört und vielleicht auch schon den einen oder anderen kennt, den ich jetzt benannt habe, vielleicht geht's euch genauso, wie es mir geht. Ich höre ein Thema, da erzählt einer oder da erzählen zwei was und dann denke ich mir immer, ich würde gerne was dazu sagen, ne? Oder gebt mir doch eine Stimme. Gerade jetzt bei so großen Podcasts wie Happy Day Podcast ist es fast Glück, irgendwie mit reinzukommen, was auch völlig in Ordnung ist. Man kann nicht jeden als Gast haben. Das sprengt dann wahrscheinlich auch irgendwann das Konzept und oder passt dann vielleicht auch nicht ins Konzept. Ich selber bin von Philipp wegen eines bestimmten Themas auch schon angesprochen worden, ob ich in den Podcast kommen möchte. Philipp, ja, ich möchte. Ne? Vielleicht kriegen wir das irgendwann hin. Ich möchte auf jeden Fall euch eine Stimme geben. Ihr dürft euch ein Thema raussuchen. Mir ist fast nichts peinlich. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich nicht aus beruflichen Gründen irgendwelche Querelen kriege. Aber grundsätzlich, ihr vertretet eure Meinung, ich vertrete meine Meinung zum Thema. Und wenn ihr eine Stimme haben wollt oder wenn ihr auch mal sagen wollt, hoch, das mit dem Podcasten würde ich gerne mal ausprobieren, ich bin euer Ansprechpartner. Also, jetzt kommt das, was eigentlich in den anderen Folgen dann immer am Anfang stehen sollte, das Thema. Das Thema gebe ich euch jetzt vor. Zum einen, vielleicht findet sich jemand, der mit mir darüber reden möchte. Oder dann zumindest, dass ihr seht, was könnte zum Beispiel ein Thema sein. Ne? Man stolpert über einen Bericht zum Beispiel im Internet und sagt, boah, ey, das ist grenzwertig oder da könnte man drüber streiten. Genau sowas suche ich. Und genau so ein Thema, finde ich, ist dieses Thema, das ich für euch rausgesucht habe und was ihr jetzt im Anschluss hört. Nach dem Thema hört ihr noch die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Wie gesagt, im Moment dieser Aufnahme habe ich sie noch nicht, aber bis das Thema durch ist, habe ich sie. Ne? Ich gebe sie euch bekannt und es wäre schön, von euch zu hören. Alles Liebe! Mit einem spektakulären Kunstprojekt sorgte der niederländische Designer Mark Stuckenboom zur Milan Design Week Mitte April für großes Aufsehen. Mit seinem Projekt 21 Crumbs präsentierte er eine ganz spezielle Erinnerungsbox für Witwen. Im Zentrum der schlichten weißen Kiste ist ein entnehmbarer Glasdildo integriert, in dem die Asche des verstorbenen Partners aufbewahrt werden kann. Wie der Name schon verrät, sollen dabei exakt 21 Gramm Asche des Verstorbenen in ein goldenes Gefäß, das vor dem Glaskolben in Dildoform umgeben wird, gefüllt werden. Ein Mythos zufolge soll dies das Gewicht der menschlichen Seele sein. Was makaber klingt, hat für den Künstler einen tieferen Sinn. Gegenüber miro.co.uk sagt der Sturmboom, nach dem Tod eines geliebten Menschen geht die Intimität mit dem Toten verloren. Dies bildet die Basis für diese Erinnerungsbox. Der Urnendildo ist damit weniger zum tatsächlichen Gebrauch gedacht, wobei dieser vom Designer nicht ausgeschlossen wird. Das Sextoy steht vielmehr symbolisch für die intimen Dinge, die man in der Partnerschaft miteinander geteilt hat. So beinhaltet die Erinnerungsbox noch viele weitere Elemente, die mit dem geliebten Partner in Verbindung stehen können. Ein Parfümspender für das Lieblingsparfüm des Verstorbenen, eine Halterung für den Ehering sowie Lautsprecherboxen, über welche die gemeinsame Lieblingsmusik gehört werden kann. Zudem ist die Box mit einem goldenen Schlüssel an einer Kette versehen, sodass ausschließlich die Witwe an die Sammlung spezieller Erinnerungsstücke gelangt. Ob es dieses Designobjekt tatsächlich jemals auf dem Markt geben wird, ist fraglich. In Deutschland wäre es jedenfalls zurzeit nicht denkbar. Die bestehende Gesetzeslage, in Klammer Friedhofspflicht, gestattet es nicht, die Asche des Verstorbenen im Privatbesitz aufzubewahren. Die Niederlande und einige andere europäische Länder haben hingegen weniger strikte Bestattungsgesetze, sodass die Asche des Verstorbenen auch in einer Urne in den eigenen vier Wänden aufbewahrt werden kann. Quelle: joyclub.de. So, ich hoffe, es hat der eine oder andere doch noch bis zum Schluss zugehört und das Thema war nicht ganz so abschreckend oder zu langweilig. Aber sowas könnte es in etwa sein. Für die, die jetzt Interesse haben, noch die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse lautet suat.podcast@gmail.com. Also SUAT, das steht für Shut Up and Talk. Leider war der Name schon vergeben, deswegen müssen wir uns mit einer Abkürzung begnügen, aber Hauptsache, wir kommen zueinander. suat.podcast@gmail.com. So, und jetzt mache ich mich vom Acker. Jetzt seid ihr dran. Bye.